wenigen Sekunden beginnt die Show, die nur für euch gemacht ist. Wörthersee, die Literatursendung bei Radio Flora. Das ist eine große Sache, die Sie da entwickelt haben. Wörthersee. Raffiniert. Hallo und herzlich willkommen zu der Sendung Wörthersee hier bei Radio Flora UKW 106,5, euer Sender für die Region Hannover. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es die Sendung von 12.05 Uhr bis 13 Uhr. Und heute geht es nach Berlin. Ich habe eine Klangcollage für euch vorbereitet mit dem Titel Ein Sommer in Berlin. Und Hauptbeiträger dazu ist Yukio van Maren King, der durch Berlin läuft und den Klang der Stadt aufnimmt. Ich habe mit ihm auch ein Telefoninterview geführt, das gibt es zwischen den einzelnen Sounds dann zu hören. Und die Musik kommt von Lomov, passend zum Thema aus dem Album Vorstadt. Thank you. Bahnhof Friedrichstraße. Aktivitäten aller Art füllen die Bahnhofshalle. Menschen bewegen sich, Geschirr wird gestapelt, Einkäufe werden gescannt. Nur kleine klangliche Intermezzi weisen auf die schwere Mechanik, die oben vorbeirollt. Das Leben im ständigen Übergang. Also ich war eigentlich ein Jahr lang in Deutschland, 2001, als Student. Mein drittes Jahr an der Uni habe ich da hier in Deutschland verbracht, ein Semester in Göttingen, ein Semester in Berlin. Und das hat Berlin hat immer mein Interesse geweckt und hat mich total begeistert und bin dann 2003 nochmal gekommen, einfach da dem Zeitpunkt nur zum Besuch. Ich hatte so eine paar Bekannte und so weiter und so fort und dann lustigerweise habe ich mich dann in eine nette Berlinerin verliebt, die ich eigentlich damals kannte, und da bin ich hängen geblieben halt. Waiting at Flughafen Tegel. Fordistische Effizienz, Signaltöne und Gebrabbel, um die Zeit totzuschlagen. Die Illusion von Sicherheit. Ich bin vom Haus aus Stadtplaner und da habe ich so ein natürlich Interesse an der Stadt gehabt und bin auch Musiker, also langjährig Geige, also spiele ich Geige und es war einfach so eine logische Synthese zu schlagen. Und ja, ich hatte auch ein paar Sonderereignisse als junger Mensch, die so diese Richtung ein bisschen geprägt haben. Also einmal so ein eher emotional geprägt, also ich war da, ich bin mit meinem Vater sehr oft in die Bibliothek gegangen, wir haben immer wieder Schallplatten ausgeliehen und da gab es natürlich auch Ton, Schallplatten. Wir hatten damals, glaube ich, zwei Platten ausgeliehen. Einmal Lokomotivgeräusche und einmal Rennauto-Geräusche. Und irgendwie hat das mich total beängstigt. Ich war so total erschrocken. Vielleicht hat es einfach einen sehr bleibenden Eindruck bei mir so eingeprägt. Und vielleicht deswegen bin ich so ein bisschen sehr empfindlich geworden auf Klang. Und dann der nächste Grund war einfach nur, dass ich in der Highschool irgendwann mal Luigi Russolo da entdeckt habe mit seinen Geräuschekünsten, und das hat mich natürlich dann bezaubert so ein bisschen. Thank you. Markt am Karl-Marx-Platz. Klein und fein, Kopfsteinpflaster und Plastiktüten, Händler und Kinder. Eine von Autos umgebene Insel. Thema, wie kann man Atmosphären, wie kann man Räume klanglich gestalten, beziehungsweise wie kann man die Räume klanglich konzipieren halt. Also wie kann man den Klang sozusagen als Gedankenspiel auch da mit einbeziehen, nicht nur als Lärm am Ende des Prozesses halt, Lärmbekämpfung oder als solche Themen dann betrachten, sondern wirklich zu einem von vornherein, wir planen diesen Raum und wie soll das dann klingen? Und was könnte das bedeuten, den Menschen gegenüber? Maybachufer Redux. Thank you. bei diesen klanglichen Eindrücken, die vorhanden sind, die zur Verfügung stehen, also man bekommt erstens so ein emotionales Bild von dem Ort, weil im Endeffekt diese klangliche Atmosphäre wirkt sich auf unseren emotionalen Zustand aus, erstens. Und zweitens ist es auch so eine wahnsinnig interessante Möglichkeit, auf diese Atmosphäre zu reflektieren und dann wirklich zu gucken, okay, hier ist Pariser Platz und da gibt es irgendwie, also ich kenne das so ein bisschen und da gibt es auch, ich kenne so ein bisschen die Geschichte da und dann jetzt ich reflektiere auf den Klang auch, und dann gibt es einen Kutsche und dann mit Pferden und dann auch so ein paar Gitarristen und dann irgendwie gibt es irgendwie menschliche Gebrabbel, was bedeutet das und was kann ich dann herauskitzeln, also was für Informationen kann ich herauskitzeln, also das ist, und dadurch erlebt man auch so eine interessante neue Dimension des Raumes. Pariser Platz. Zwei Bands, zwei Brunnen und dazwischen eine Menschenmenge, die die Nachmittagssonne auf einem See von Kopfsteinpflastern genießt. Spannend ist der Übergang von einem historischen alten Platz und der krachenden Metropole vor den Toren Berlins. Principal. Ihr hört die Sendung Wörthersee hier bei Radio Flora UKW 106,5 MHz und im Kabel auf der 102,15, euer Sender für die Region Hannover. Und heute zu Gast bei mir virtuell gewissermaßen per Telefon ist Yukio van Maren King, der durch Berlin läuft und Klangbilder aufnimmt mit einem Aufnahmegerät, diese unter der Adresse berlincast.com ins Internet stellt. Diese Klangcollage habe ich unter den Titel Ein Sommer in Berlin gestellt. Damit machen wir jetzt weiter. Ich wünsche noch weiterhin viel Spaß mit der Sendung. Wörthersee, die Literatursendung bei Radio Flora. Das ist eine große Sache, die Sie da entwickelt haben. Wörthersee. Raffiniert. Im Endeffekt, Video ist so eine, es ist auch schön und man kann auch ganz viele Informationen rauskriegen, aber Video ist auch ablenkend, weil wir sind visuell geprägt, wir sind auch trainiert, konditioniert auf Video jetzt mittlerweile und man schaltet auch ein bisschen ab. Das ist das Schöne, wenn man nur einen kleinen, ganz flaches visuellen Eindruck hat, als so ein kleines Bild auf der Webpage und vielleicht ein bisschen Text dazu zum Verständnis oder keine Ahnung, einfach als textlichen Eindruck, aber dass die sozusagen als Helfer dienen und nicht als im Vordergrund stehen und dass der Klang im Vordergrund steht. Also ich glaube, das ist so ein interessantes Paradigma, das da entsteht. Also und das fördert auch so ein, also meiner Meinung nach, oder bei mir zumindest, fördert es schon die Reflexion. Unter der Schillingbrücke. Gurgelnde Basstöne und Wasserexplosionen, das intime Echo von Tropfen unter der Brücke, bevor das Boot vorbeidonnert. Görlitzer Ufer. Leute auf der Wiese. Kinder setzen sich durch, während Tischtennis im Hintergrund gespielt wird. Ein menschliches Rauschen am Ufer des Kanals. Du kommst jetzt mit oder ich bring dich mit zu meinen Eltern. Wie du willst, du Brüll, du lass jetzt los, aber... Ich muss sagen, die meisten, also auf jeden Fall, wenn ich persönlich mit Menschen rede über dieses Thema, also habe ich schon das Gefühl, dass wenn das ein bisschen gekaut wird und wenn das ein bisschen besprochen wird, dass es schon eine nette Erkenntnis ist schon, ne? Also war das wow, ich höre jetzt ein bisschen anders, ne? Also ich habe mit Journalistin gesprochen, zum Beispiel die auf dem Weg zum Interview ganz anders gedacht haben als auf dem Heimweg, ne? Weil die einfach das sozusagen das so ein bisschen so verstanden haben und dann gleich gedacht haben, wow, interessant, ich habe gleich den Kanal, an den ich tagtäglich vorbeifahre, dann habe ich das gehört. Andererseits gibt es natürlich so eine feste Community und die sind sehr scharf darauf und du merkst schon, dass viele das so oder so interessiert und keine Ahnung. Aber meine Ziele, und vielleicht nicht nur über dieses Projekt Berlincast.com, sondern auch wirklich über meine theoretische Arbeit, dass eine verdauerbare Konstellation gibt. Weil es im Endeffekt, es betrifft uns alle. Wir, also alle, die sozusagen normal hören können, haben natürlich diese Fähigkeit. Das ist, und nicht nur Fähigkeit, es geht gar nicht darum, dass jemand besonders ist. Es geht nur darum, dass man sozusagen das darauf reflektiert und guckt, okay, wie wirkt es auf mich? Thank you. Das Equipment ist schon ein bisschen teuer. Andererseits kann man relativ, man braucht einfach so ein kleines mobiles Gerät. Also zum Beispiel, es gibt eigentlich eine sehr interessante neue Entwicklung vom Markt, es gibt eine Firma in Berlin, die nennen sich Soundman, und die haben jetzt einen neuen Rekorder rausgebracht. Es sieht aus wie einen kleinen MP3-Player. Und ist wirklich, also weil das eine sehr gute Firma ist, haben die es auch wirklich sehr hochtechnisch entwickelt, und die verkaufen das für das so 150, was auch so unerhört billig, also günstig ist. Und die produzieren auch dazu, ich weiß nicht, ob die das dazu packen, vielleicht muss man das extra kaufen, diese OKM-Mikrofone, die dann relativ, ja, so versteckt in den Ohren dann stecken. Natürlich auch sehr interessant, weil da kann man sehr schön Räume aufnehmen und dann auch sehr versteckt aufnehmen kann, also dass man nicht so auffällt. Das ist natürlich gut, wenn man in der U-Bahn ist. The Singing Sign at Hauptbahnhof. Das singende Schild. Die VW-Werbung singt einsam von der hohen Decke des Hauptbahnhofs herunter. Eine automatisierte Ansage ertrinkt durch den einfahrenden Zug. Moderne Wahllieder auf einem technologischen Spielplatz. Bei mir sind zwei so Zukunftsmöglichkeiten. Einerseits ist natürlich diese theoretische Arbeit zu entwickeln. Ich mache jetzt ein Forschungsprojekt im Berliner Kiez. Es nennt sich Klang im Kiez, so nenne ich das zumindest. Und da will ich auch mit anhand der bestehenden Instanzen, sprich auch so Quartiersmanagement, Büros und alles, will ich auch so ein klangliches Konzept, das auch so bereichübergreifendes, dann entwickeln mit anhand Experten und Kollegen und alles, also weil das sehr interdisziplinär gedacht werden muss, eigentlich um überhaupt dann tauglich zu sein. So das ist so ein Thema, und dann das zweite Thema ist, ich habe schon gestartet, so ein Projekt namens Urban Soundmarks. Gibt es auch urbansoundmarks.com? Und das bezieht sich auf die Entwicklung eines Konzepts für Stadtmarketingunternehmen, beziehungsweise für Städte einfach allgemein, den Klang, den eigenen Stadtklang sozusagen ein bisschen zu thematisieren und eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Stadtklang und dadurch gewisse Konzepte, Strategien entwickeln. Kekis Strand. Schönes Wetter an der Spree, ein sandiger Zufluchtsort mitten in der Stadt, Wasser, Techno, Soul, Gebrabbel und die Bahn. Das war's schon wieder. Das war die Sendung Wörthersee hier bei Radio Flora UKW 106,5 MHz. Mein Name ist Fabian Kösters und wir waren heute unterwegs in Berlin mit Yukio von Maren King, der mit einem mobilen Aufnahmegerät durch Berlin streift, durch die Straßen von Berlin streift und versucht, die Atmosphäre der Plätze, die Atmosphäre der Stadt klanglich zu dokumentieren. Ich hoffe, ihr fandet es ein wenig interessant. Zu hören ist das Ganze auch nochmal, also die einzelnen Klänge, ist das Ganze auch nochmal unter berlincast.com. Das ist die seine Internetseite. Ich sage Tschüss für heute. Wir können uns wieder hören am 7. Oktober in der Zeit von 12:05 bis 13:00 Uhr.